unser Land. Ob ich es liebe, weiß ich nicht. Ich lebe hier und lebe gern, schon weil die anderen Vaterländer auch bloß Vaterländer sind. Die sind trotz allem ziemlich fremd und sind trotz allem ziemlich fern. Und weil geschrien habe ich hier in diesem Land nicht nur als Kind, hineingeschrien in dieses Land, wo alles lautlos funktioniert. Die Überwachung und Verwaltung, Todesschuss und Zugverkehr. Und wo das Schreien aus Beton und aus Baracken nicht mehr stört. Und wo auch alles seinen Preis hat und der Preis steigt immer mehr. Und wo die alten Herren neu in alter Phalanx aufgestellt mit neuen alten Herren laut nach alten neuen Märkten schreien. Von ihrem Großkotzdeutschland zwischen Maas und Memel, Etsch und Belt ist ihnen bloß der Rest geblieben zwischen Elbe, Alpen, Rhein. Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Der ist in einem Tag durchfahren, dieser abgebliebene Rest. Ich fahre gern durch unsere schwarz-rot-goldene Bundesrepublik. Und abgeblieben ist ja nicht nur dieser Haufen alter Mist. Im Schwarz der Pfaffen, Gold der Händler, gibt's das rote Fahnenstück. Und gibt die lauten bunten Plätze und den Wind vom Wattenmeer. Und diese Brücken, über die man immer weiterfahren will. Und tausend Tauben sonntagmorgens überm schlafenden Revier. Da ist Amerika noch weit. Und manchmal ist es blond und still. Und hier verstehe ich die Sprüche und den falschen Zungenschlag. Und spür im Bauch den Arbeitsrhythmus für den Sound, der darauf klingt. Na, und hier kenne ich die Gerüche zwischen Mitternacht und Tag. Aus diesem Land sind meine Lieder, die der Rundfunk kaum noch bringt. Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Noch drohen Raketen wieder ostwärts. Neue Nazis wachsen nach. Und die Chemiekonzerne heizen weiter für ein nächstes Mal. Und gibt Millionen ohne Arbeit. Millionäre gibt es noch. Noch sterben Flüsse, zieht der gelbe, grüne Qualm durchs Gonsbachtal. Aber auch hier wehren sich die Leute und es werden sogar mehr. So ganz allein ist man ja nicht in dieser Welt und auch nicht hier. Obwohl der Spaltpilz stinkt und wuchert, aber der wächst ja auch bloß, wo schon der Boden ziemlich brüchig ist und sauer manches Bier. So wie es ist, ist es geworden, eben deshalb ändert sich's. In diesem Land ist schon viel reif, trotz alledem ist es noch weit und muss Verschiedenes passieren. Paar Reformen tun's dann nicht, wenn unsere Enkel singen sollen. Kein schöner Land in dieser Zeit. Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war. Ob er dies Land liebt, Rudi Schulte, der verzieht nur sein Gesicht, so wie er macht, wenn einer labert und von übermorgen spinnt. zum Beispiel jubeln oder klatschen, sowas macht er sicher nicht. Wenn Werder Bremen gegen Dynamo Berlin mit 5:0 gewinnt. Nein, sehr viel Liebes hat dies Land ihm alle Jahre nicht verschafft. So 33 im KZ und daran starb er sogar fast. Und 44 war er nochmal in Gestapo-Einzelhaft. Und 55 saß er dann in Konrad Adenauers Knast. Und 66 die Verhöre und der Unfall Atemnot. Und ohne Arbeit und die Schatten, wenn er nachts nicht schlafen kann. Und 77 haben seine Enkel ein Berufsverbot. Doch 88 und auch 99 lacht. Gilt das noch genauso, Mann? Dies Land ist unser Land, so wie es ist, so wie es kommt, so wie es war. Dies Land ist unser Land, und wie es kommt, so ist es nicht, wie es mal war.